Father in heaven, we thank you so much. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr. For this evening. Für diesen Abend. Bless your word. Segne dein Wort. To our hearts. In unseren Herzen. That it might be the joy of our heart. So dass es zur Freude unseres Herzens wird. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, turn with me to 1 Corinthians. Blättert mit mir zum 2. Corinthians chapter 4. Blättert mit mir zum 2. Korintherbrief Kapitel 4. And Romans chapter 8. Und Römer 8. It says in 2 Corinthians 4, starting with verse 16. Im 2. Korinther 4 heißt es im Vers 16 folgendes. Therefore do not lose heart. Deshalb ermatten wir nicht. But though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. While we look not at the things which are seen, da wir nicht das Sichtbare anschauen, but at the things that are not seen, sondern das Unsichtbare. For the things that are seen are temporal, denn das Sichtbare ist zeitlich. But the things that are not seen are eternal. Das Unsichtbare aber ewig. Now turn to John chapter 3 before we go to Romans 8. Bevor wir nun zu Römer 8 kommen, blättert einmal zu Johannes Kapitel 3. Starting with verse 16. Wir fangen beim Vers 16 an. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. That whoever believes in him should not perish. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Perish. Think of the word perish. Denkt einmal an das Wort verloren gehen. They used that word to describe what happened to the people in New York City on September 11th last year. Dieses Wort wurde auch benutzt, um zu beschreiben, was den Menschen geschah in New York City letztes Jahr. They perished. September. Sie sind verloren gegangen. And to perish is something that is certain. Verloren zu gehen bedeutet, dass es sicher geschah. It's final. Es ist endgültig. It's severe. Es ist eine Strenge darin. That they should not perish but have eternal life. Dass sie der nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Verse 17. For God did not send the Son into the world to judge the world. Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. But that the world might be saved through him. Sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. For he who believes is not judged. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Or condemned. Oder verdammt. He who does not believe has been judged already. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Because he has not believed in the name of our Lord, has not believed in the name of the only begotten Son of God. Weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Now verse 19 is key for tonight. Und der Vers 19 ist unser Schlüsselvers für heute Abend. This is the judgment. Dies aber ist das Gericht. This is the condemnation. Das ist die Verdammnis. That the light has come into the world. Dass das Licht in die Welt gekommen ist. And men loved darkness. Und die Menschen haben die Finsternis rather than the light, mehr geliebt als das Licht. Because their deeds were evil. Denn ihre Werke waren böse. Now think of last week. Denkt einmal an das, was letzte Woche Romans gesagt wurde. Romans 7, 18. For I know that in me dwells no good thing. Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. I see a principle in me in verse 20. Ich sehe dann im Vers 20 ein Prinzip in that mir. Evil is present in me. Nämlich, dass das Böse in mir ist. The one that wants to do good. Derjenige, der Gutes tun möchte. So then it is no longer I that am doing the sin, but the evil that dwells in me. So nicht mehr ich bin es, der das Böse tut, sondern die Sünde, die in mir wohnt. We talked about being stuck in Romans 7. Wir haben davon gesprochen, wie es ist, irgendwie stecken zu bleiben in Römer 7. Who can deliver us from the dilemma? Wer kann uns aus diesem Dilemma retten? Of all the things that I want to do, alle die Dinge, die ich tun möchte, in the Lord and I find no strength. Im Herrn und ich habe aber keine Kraft dazu. All the things I don't want to do in the flesh, und all die Dinge, die ich nicht tun möchte, im and Fleisch, I find strength. Und ich finde Kraft dafür. This dilemma. Da ist ein Dilemma. Now here the condemnation was that light came into the world. Und die Verdammnis hier besteht darin, dass das Licht in die Welt kam. But men chose darkness. Aber der Mensch die Finsternis gewählt hat. The darkness is not sin. Die Finsternis ist nicht Sünde. The darkness is why I sin. Die Finsternis ist das, warum ich sündige. Is the excuse to sin. Sie ist die Entschuldigung für die Sünde. It's here. Men loved darkness. Hier steht es, der Mensch liebte die Finsternis These are mehr. All the philosophies, darin sind all die ganzen Philosophien that excuse eingeschlossen, me die mich da entschuldigen. From accountability to a living God. Von Verantwortlichkeit gegenüber einem lebendigen Gott. Rationalism. Rationalismus, intellectualism, Intellektualismus, emotionalism, Emotionalismus, traditionalism, Traditionalismus, all these philosophies, all diese Philosophien, that deny accountability to the Creator. Die diese Rechenschaft, die wir einem Schöpfer gegenüber haben, ableugnen. And men love darkness. Und der Mensch, der liebt die Finsternis. They love to hide there. Er liebt es, sich darin They zu love verstecken. To believe in evolution. Sie lieben es, an die Evolution Because zu glauben. That puts even people who believe in the fact that God or the possibility that God started evolution. Und zwar das schließt auch das ein, dass Gott eben die Tatsache der Evolution vielleicht nur begonnen hat. You know why that gets me so mad? Und weißt du, warum ich das so verrückt mache? Because that puts God about 4.3 billion years in the past. Weil das setzt den Gott ja zurück 4,3 Milliarden Jahre zurück in der Vergangenheit. And it gives everybody an excuse. Und es wird für jeden eine Entschuldigung bereitgehalten. To believe that God is impersonal. Nämlich zu glauben, dass dieser Gott unpersönlich ist. When God says he spoke the universe into existence. Wenn es doch heißt, Gott sprach dieses Universum in seine Existenz. When God said he created Adam and then he created Eve. Wenn es doch heißt, Gott schuf Adam und dann schuf die Eva. So he created Eve 4.3 billion years ago? Adam, I mean? Also hat er Adam 4,3 Milliarden Jahre vor der Eva geschaffen? About 10,000 years ago? Und dann die Eva 10,000 Jahre danach. Adam would be a pretty old man. Der Adam wäre ein ziemlich alter Mann. Because he created him through this evolutionary process. Weil er hat ihn ja durch diesen ganzen evolutionären Prozess hindurchgehen lassen. Make Adam 4.3 billion years old. Und hat den Adam 4,3 Milliarden Jahre alt sein lassen. And then he had to start the whole process over again with Eve. Und dann musste er den ganzen Prozess nochmals anstoßen mit der Eva. And you know what it does? Und wisst ihr, was das für mich bewirkt? It removes me. Das From direct accountability, das stellt mich frei von der direkten Verantwortlichkeit. To a personal God, nämlich einem persönlichen Gott gegenüber. Isaiah cried out in chapter 40. Der Jesaja ruft aus im Kapitel 40. Do you not know? Wisst ihr denn nicht? Have you not heard? Habt ihr es nicht gehört? That the everlasting God, dass der ewig seiende Gott, the Lord, der Herr, the Creator of the ends of the earth. Der Schöpfer aller Enden der Erde. Does not weary. Dass der sich nicht doesn't get tired. Dass der nicht müde wird. Dass er He nicht erlahmt. Gives strength. Er gibt die Stärke. To those who are tired. Denen, die müde sind. That makes the everlasting God. Und das macht der ewig währende Gott. A very personal God. Und das macht ihm zu einem persönlichen Do Gott. Do you not know? Wisst ihr denn das nicht? Have you not heard? Habt ihr es nicht gehört? That the everlasting God. Der immerwährende Gott. The creator of the universe. Der Schöpfer des Universums. Is not too big. Dass der nicht zu groß ist. That he does not give strength. To one weary person? Dass er nicht einer ermatteten Person Kraft geben kann. This is how personal he is. So persönlich ist er. He's a personal God. Er ist ein persönlicher Gott. And he gives strength. Er gibt diese Kraft. To those who lack strength. Denen, die diese Kraft mangeln. And young men get tired. Und junge Menschen werden müde. And vigorous men stumble. Und auch kräftige Menschen, sie stolpern. But they that wait upon the Lord, aber die, die auf den Herrn harren, will receive new strength. Sie werden neue Kraft erlangen. They will mount up with wings. Sie werden wie die Adler emporschwingen. As eagles. Wie die Adler. They will run. Sie werden laufen. And not weary. Und nicht ermatzen. They will walk. Sie werden gehen. And not faint. Ohne müde zu werden. Do you not know? Wisst ihr denn das nicht? Have you not heard? Habt ihr es nicht gehört? Now watch this. People hide in darkness. Die Menschen verstecken sich in der Finsternis. Because their deeds are poneros. Weil ihre Werke poneros sind. They're evil. Nämlich böse. Romans 7, the word is kakos. Im Römer 7 finden wir das Wort kakos. It's an intrinsic evil. Das ist intrinsische it lies within me. Die ist in mir drinnen. It came through the blood. Sie kam durch das Blut. No one teaches me to lie, I just lie. Niemand muss mir die Lüge erklären, ich lüge einfach. No one teaches me to steal, I just steal. Niemand lehrt mich zu stehlen, it's ich stehle. It's inside to live for me. Das ist in mir drinnen, für mich zu leben. But this word here is poneros. Aber dieses Wort hier heißt poneros. It's infectious. Das ist infektiös. And men love infectious evil. Und die Menschen lieben es, ansteckende Bosartigkeit. Because their deeds were evil, they loved darkness. Weil ihre Werke böse waren, liebten sie die Finsternis. But verse 20, for everyone who does evil hates the light. Vers 20, denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht. And does not come to the light. Und kommt nicht zu dem Licht. For fear that his deeds will be exposed. Damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Now Romans 8. Nun Römer 8. There is therefore now no condemnation. Also gibt es jetzt keine Verdammnis. For those who are in Christ Jesus. Für die, die in Christus Jesus sind. Gehenna. In Matthew chapter 25. In Matthäus 25. Verse 41. Vers 41. Was created for the devil and his angels. Wurde für den Teufel und seine Engel geschaffen. It is certain. Es ist ganz sicher so. It is severe. Eine strenge Strafe. And it is final. Und es ist endgültig. It was not created for man. Es wurde nicht für den Menschen geschaffen. In 2 Peter chapter 3 in verse 9. 2. Petrus 3:9. The Lord is not willing that even one person should perish. Der Herr möchte nicht, dass auch nur einer verloren geht. Not one. Nicht einer. God's will is that every single person in Austria comes to know him. Everyone. Gottes Wille besteht darin, dass jeder einzelne Mensch hier in Österreich ihn kennenlernt. Everyone on this planet right now, it is the burning desire of God that everyone would come to know him. Gott hat diesen brennenden Wunsch, dass jeder Mensch auf diesem Planeten ihn kennenlernt. Have they not heard? Haben sie es nicht gehört? Romans chapter 10 says they have heard. Römer 7 heißt, dass sie haben es gehört. There's the witness of creation. Es gibt dieses Zeugnis von der Schöpfung. The sun rises every day. Die Sonne geht jeden Morgen auf. And is a testimony of Almighty God. Und ist ein Zeugnis für diesen allmächtigen Gott. And yet men hide in darkness. Aber dennoch versteckt sich der Mensch in der Finsternis. Because their deeds are evil. Weil seine Werke böse sind. Now condemnation. Verdammnis. There's no condemnation for us. Es gibt keine Verdammnis für uns. If we are in Christ. Wenn wir in Christus sind. This is a big deal. Das ist eine große Sache hier. Because inside of us is kakos. Weil in uns drinnen da ist dieses Kakos. And we have the struggle. Und mit dem kämpfen wir. The spirit against the flesh against the spirit. Da kämpft der Geist gegen das Fleisch und das Fleisch gegen den There's Geist. Two laws at work. Da gibt es zwei Gesetze in uns, die gegenseitig and we miteinander see in kämpfen. Verse 24, und ihr seht das in Vers 24. In, of chapter 7, im Kapitel 7. Wretched man that I am. Ich elender Mensch. Who will set me free from the body of this death? Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? And here it is. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Und da kommt's nun. Ich danke Gott durch Jesus Christus unseren Herrn. Now all of us have this right here. Und alle haben das hier. So then. Also. On the one hand, I myself with the mind am serving the law of God. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes. On the other hand, with my flesh the law of sin. Mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Unbelievers don't serve the law of God with their mind. Ungläubige dienen dem Gesetze Gottes nicht im Sinne. They will not bring the deeds of their flesh to the light of his law. Weil sie bringen ja ihre Werke des Fleisches nicht zu seinem Licht des Gesetzes. That's the condemnation. Das ist die Verdammnis. That God has sent Christ into the world. Dass Gott Christus in die Welt gesandt hat. To pay for these deeds. Für diese Taten einzustehen. To pay for the sins of the whole world in 1 John chapter 2 and verse 2. In 1. Johannes 2:2 einzustehen für die gesamten Sünden der Welt. But they don't want it. Aber sie wollen das nicht. They reject it. Sie lehnen das ab. They hide in darkness. Sie verstecken sich in der Finsternis. They hide in philosophies. Sie verstecken sich hinter Philosophien. They say, I don't believe that. Ah, die sagen, ich glaube doch das This nicht. Is what I believe. Das glaube ich. I asked one guy on the street. Ich habe jemanden auf der Straße gefragt. He said, This is what I believe. Er hat gesagt, das glaube ich. And I said, what are you doing? Und ich habe ihn gefragt, was machst du that denn? That is so evil. Was so böse ist. That you would believe that. Dass du das glaubst. What are you hiding? Was versteckst du da? And his eyes turned into ping pong balls. Und er hat ganz große geweitete Augen gehabt. And they were saying, how did you know that? Und diese Augen haben gesprochen und gesagt, yeah, wie wusstest du das? From John chapter 3. Ja, ich weiß das von Johannes 3. Because if you believe in a philosophy of darkness, weil wenn du dich in eine Philosophie der Finsternis flüchtest, it's because glaubst, you're hiding something. Dann deshalb, weil du etwas versteckst. So what are you hiding? Also was versteckst du vor mir? He was speechless. Er war sprachlos. Romans chapter 8. Römer 8. There's no condemnation. Es gibt aber keine Verdammnis. For those in Christ. Für die, die in Christus sind. How do I get in Christ? Wie komme ich in Christus? Through faith. Durch den Glauben. In the light of His Word. Im Lichte seines Wortes. Faith righteousness. Glaubensgerechtigkeit. Lord, You promised. Herr, Du hast es verheißen. And I believe. Und ich glaube. You speak. Du sprichst, and I say amen. Und ich sage amen. You said this is true. Du sagst, das ist wahr. And I say okay. Und ich sage okay. I'll believe. Ich glaube es. And my conscience bears witness. Und mein Gewissen legt mir Zeugnis darüber. And I know I'm a sinner. Und ich weiß, dass ich Sünder bin. Nobody has to tell me that. Das muss mir niemand sagen. I knew that from when I was 4 years old. Ich wusste das schon, als ich 4 Jahre alt war. I was already on my knees saying, God, forgive me. Da war ich schon auf meinen Knien und habe gesagt, Gott, bitte vergib mir. And here we are today. Und da sind wir heute. We have a law inside of us. In uns ist ein Gesetz drinnen. The law of sin. Das Gesetz der Sünde. Which means this. Was Folgendes aussagt. I sin because I'm a sinner. Ich sündige, weil ich Sünder bin. That's the law of sin. Das ist das Gesetz der Sünde. I sin because I'm a sinner. Ich sündige, weil ich Sünder bin. It's in my genes. Das ist in meinen Genen. What am I supposed to do now? Was soll ich nun tun? Bring it to the Lord. Nun, bring das vor dem Herrn. Bring it to the Lord and bring's vor den Herrn. And serve the Lord with your mind. Und diene dem Herrn in deinen Gedanken. Bring the deeds of your flesh into the light of His Word. Bring die Taten deines Fleisches hinein in das Licht seines Wortes. I'm not doing that. Ah, nein, das mache ich nicht. Nein. No way. Na gar nicht. It's condemnation. Das ist doch Verdammnis. I'm not doing that. Das mache ich nicht. What are you crazy? Was, bist du verrückt? Do you know what happens when you tell the truth? Weißt du, was passiert, wenn du die Wahrheit sagst? Do you know what happened when I told my mom the truth? Weißt du, was passiert ist, als ich meiner Mutter die Wahrheit sagte? Do you know what happened when I told my dad the truth? Weißt du, was passiert ist, als ich meinem Vater no die Wahrheit way. Sagte? No Nein, way. Auf gar keinen Fall. No, this is your only hope. Nein, das ist deine einzige Hoffnung. Bring it before the Lord. Bring das vor den Herrn. And serve Him with your mind. Und diene ihm in deiner Gesinnung. In light of the Word. Im Lichte des Wortes. Put your faith in Jesus. Setze deinen Glauben in Jesus. Put your faith in Jesus. Setze deinen Glauben in Jesus. And He will save you. Und er wird dich erretten. And know this truth. Und weiß Folgendes, folgende Wahrheit. That there is now no condemnation. Dass es nun keine Verdammnis mehr gibt. In the King James, it says to those who walk in the Spirit. Und in der King James Version heißt es, diejenigen, die im Geiste gehen. But it's not there. Aber das steht nicht im Original. Because some zealot moved verse 4 up to verse 1. Weil einige Übereifrige den Vers 4 in den Vers 1 hinein verfrachtet haben. But it's not in the original. Aber im Original finden wir dieses you know why? Wort nicht. Und wisst ihr warum? Because it's a fact. Weil es eine Tatsache ist. There is no condemnation. Es gibt keine Verdammnis. For those in Christ Jesus. Für die, die in Christus Jesus sind. There's no condition on it. Es ist keine Bedingung daran geknüpft. It's a fact. Das ist eine Tatsache. God will not judge His Son twice. Gott wird seinen Sohn nicht zweimal richten. There's no condemnation. Es gibt keine Verdammnis. That's the basis of my life now. Und das ist die Grundlage meines Lebens jetzt. Because the law of Kakos, weil dieses Gesetz von Kakos, is at work inside of me. Arbeitet in mir drinnen. It strengthens me to do the things I don't want to do. Und das stärkt mich in den Dingen, die ich gar nicht tun möchte. There is no deliverance from this. Da gibt's keine Befreiung daraus. We see that as we read on in verse 2. Wir sehen das, wenn wir hier weiterlesen in Vers 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus, Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus has set me free from the law of sin hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde and of death. Und des Todes. For what the law could not do, denn das dem Gesetz Unmögliche, weak as it was through the flesh, weil es durch das Fleisch kraftlos what war, could the law not do? Was konnte das Gesetz nicht couldn't tun? Stop me from sinning. Es konnte mich nicht vom Sündigen abhalten. It just actually reminded me of the sin I want to do. Es hat mich einfach an die Sünde immer wieder erinnert, die ich tun wollte. Please, no smoking here. Also bitte hier nicht rauchen. Did you have to say that? Ja, musstest du das sagen? I didn't think of cigarettes for about 2 hours now, and you just reminded me. Also habe ich 2 Stunden lang an keine Zigarette gedacht, und jetzt erinnert mich das wieder daran. The strength of sin is in the law. Die Stärke der Sünde ist im Gesetz. The law could not stop sin. Das Gesetz konnte die Sünde nicht aufhalten. Not from the heart. Nicht vom Herzen her nicht. But God had a plan. Aber Gott hatte einen Plan. Sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde sandte. And as an offering for sin, und für die Sünde sandte. He condemned sin in the flesh. Und die Sünde im Fleisch verurteilte. Sin is already paid for. Für die Sünde ist bereits bezahlt worden. Sin has been condemned. Die Sünde wurde bereits verurteilt. The court case has already happened. Dieses Gerichtsverfahren hat bereits stattgefunden. Has already been paid. Der Preis wurde bereits bezahlt. Sin is not the issue now. Es geht nicht mehr um die Sünde. There's only one sin. Es gibt nur noch eine Sünde. That is the issue. Um die es geht. And that is the sin of unbelief toward Christ. Und das ist die Sünde des Unglaubens Gott gegenüber. The rest has been paid for. Für den Rest wurde schon bezahlt. Past, present, future. Der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. These are high thoughts. Das sind ganz hochstehende Gedanken. Very high. Sehr hochstehende. Now watch, and we'll begin to close verse 4. Schaut nun weiter in Vers 4. He condemned sin in the flesh. Er hat die Sünde im Fleische verurteilt. He took it on himself. Er hat sie auf sich selbst gelegt. So that the requirement of the law, watch this, might be fulfilled in us. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, who do not walk according to the flesh, die wir nicht nach dem Fleische wandeln, but walk according to the Spirit, sondern nach dem Geist wandeln. For those who are according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. But those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. For the mind set on the flesh is death. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. But the mind set on the Spirit is life and peace. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. We see two laws. Da sehen wir zwei Gesetze. The law of sin. Das Gesetz der Sünde. I sin by nature. Ich sündige von Natur aus. It's inside of me. Das ist in mir drinnen. Then we have the law of the Spirit. Und dann haben wir das Gesetz des Geistes. The Spirit of life. Der Geist des Lebens. That means intimacy with divine realities. Das bedeutet eine enge Vertrautheit mit göttlichen Realitäten. The Spirit of life. Der Geist des Lebens. What is life? Was ist Leben? Life is intimacy. Nun, Leben bedeutet eine sehr enge Beziehung zu haben. It's intimacy. Intimität. Death is alienation. Und der Tod bedeutet Entfremdung. Death does not mean you don't exist anymore. Tod bedeutet nicht, dass du nicht mehr existierst. Death means you do exist, but you are in a conscious state of alienation. Tod bedeutet, du existierst, aber du bist in einer ganz bewussten Situation der Entfremdung. And this is the eternal condemnation. Und das ist die ewige Verdammnis. This is what hell is all about. Und darum geht's bei der Hölle. The lake of fire. Dieser Feuersee. Consciously alienated from everything forever. Ganz bewusst von allem entfremdet sein für alle Zeit. Consciously alienated. Ganz bewusst sich sein this dieser is Sache. The judgment. Das ist das Gericht. This is what it means to perish. Das ist es, was es bedeutet zu vergehen. The spirit of life. Der Geist des Lebens. Intimacy with God. Eine enge Beziehung mit Gott haben. Intimacy. Intimität. There's no condemnation. Da gibt es keine Verdammnis. I put my faith in Christ. Ich setze meinen Glauben in Christus. I believe. Ich glaube. Because I've had an experience with the law of sin. Weil ich habe meine Erfahrungen gemacht mit dem Gesetz der Sünde. I have a conscience that condemns me. Ich habe ein Gewissen, das mich verurteilt. This is what drove Martin Luther to the Reformation. Das hat den Martin Luther zur Reformation getrieben. His conscience was killing him. Sein Gewissen hat ihn förmlich getötet. He was burning himself. Er hat sich da aufgerieben. He was whipping himself. Er hat sich selbst gegeißelt. He was trying to get the flesh to stop sinning. Er hat einfach versucht, das Fleisch zum Aufhören zu bewegen. Couldn't do it. Aber er konnte es nicht, er schafft es nicht. Und schließlich, they thought he was strange. Sie haben schon gedacht, er ist seltsam. He went down to Rome to try to find some deliverance. Er ist dann nach Rom gegangen und hat dort versucht, eine Befreiung zu erfahren. Saw all the riches of Rome and was even more disillusioned. Und er hat die ganzen Reichtümer in Rom gesehen und war noch mehr desillusioniert. He came back in a daze. Er kam dann zurück, er war in einem Art Nebel. What are we going to do with Martin? He's like gone. Was machen wir denn mit dem Martin? Der ist irgendwie weggedreht. He's like wasted. Der ist irgendwie, ja, weggedreht. Well, let's put him and just have him translate the Bible somewhere in Nun, some back room. Stecken wir ihn irgendwo hinein in einen Raum, der soll die Bibel übersetzen. Look, Martin. Schau mal, Martin. You're taking your Christianity a bit too serious. Du nimmst dein Christsein ein wenig zu ernst. Why don't you just translate the Bible for us, okay? Warum übersetzt du denn nicht einfach die Bibel? And there für uns, he is okay? In Romans chapter 1. Und da ist er dann in Römer 1. Translating the Bible. Er übersetzt die Bibel. The just shall live by faith. Der Gerechte soll aus dem Glauben heraus leben. Oh my God. Oh mein Gott. The revelation. Die Offenbarung. Oh my gosh, it's by faith. Oh, es ist im Glauben. It's by faith in what God did. Im Glauben an das, was Gott getan hat. Oh my gosh. Jesus died for me. Jesus ist für mich gestorben. The Spirit of life. Dieser Geist des Lebens is more powerful than this, than the law of sin. Ist mächtiger als dieses Gesetz der Sünde. Watch this. No condemnation. Keine Verdammnis. This is so important. Das ist so wichtig. Because the law of sin is within me. Weil dieses Gesetz der Sünde ist in mir drinnen. As long as I'm in this human body, it's in me. Solange ich in diesem menschlichen Leib bin, ist es in mir But drinnen. For those who are in Christ, aber für diejenigen, die in Christus and sind. And we are in Christ because we've come to the light. Und wir sind in Christus, weil wir zum Licht hingegangen Because sind. We believe. Weil wir glauben. And he's received us. Und er hat uns And aufgenommen. We are in Christ. Und wir sind in Christus. We're in union with Jesus. Wir haben eine Einheit mit Christus. He's given us his righteousness. Er hat uns seine Gerechtigkeit And übertragen. Now here we are, we're human beings. Und nun sind wir da mit den Menschen. We're the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. We're a Gesellschaft, a society. Wir sind eine Gesellschaft. We're moving and growing together. Wir bewegen uns vorwärts und wachsen But gemeinsam. Suddenly the law of sin comes up like a dragon. Aber plötzlich kommt da dieses Gesetz der Sünde rein, wie ein Drachen. Oh no! Oh nein! There it is again. Da ist es schon wieder. And God cries out, no Gott condemnation. Aus, keine Verdammnis. Not for you. Für dich keine Verdammnis. No, I'll never condemn you. No. Nein, ich werde dich niemals verdammen. It's gone. Das ist weg. Keep going, child. Geh einfach weiter, Kind. Get up. Don't worry. Und sorge dich nicht. I've separated your sins from far as Let me try again. I've separated. I've taken your sin. Ich habe deine Sünde genommen. And I've separated it from you. Ich habe sie von dir weggetan. As far as the east is from the west. So weit wie der Osten vom Westen entfernt ist. In Psalm 104. Im Psalm 104. In the book of Micah, I've thrown it into the deepest sea. In dem Buch Micha steht, ich habe sie in die Tiefen des Meeres There's geworfen. There's no condemnation. Es gibt keine Verdammnis. You are my child eternally. Du bist mein Kind auf ewig. I've saved you. Ich habe dich errettet. Yes, you have the law of sin. Ja, du hast das Gesetz der yes, Sünde. There's kakos inside of you. Ja, da ist Kakos in dir But drinnen. You despise Poneros. Aber du hast das verachtet, das Poneros. You brought your evil to the light. Du hast dein Böses vor das Licht You're gebracht. Serving the law of God with your mind. Du dienst dem Gesetz Gottes in deiner Gesinnung. You're fellowshipping with unseen realities. Du hast Gemeinschaft mit unsichtbaren Realitäten. The call of God. Die Berufung Gottes. Eternity. Ewigkeit. The angels. Die Engel. The ages to come. Die Zeitalter, die noch kommen werden. Everything that God is doing, the new Jerusalem. Alles, was Gott tun wird, das neue Jerusalem. Revelations 2:17. Offenbarung 2:17. A new name. Ein neuer Name. I'm getting a new name. Ich werde einen neuen Namen erhalten. We're all getting a new name. Wisst ihr, dass alle wir werden einen neuen And Namen when erhalten. God calls out the name, I am the only one who knows my name. Und wenn Gott diesen Namen aussprechen wird, ich bin der Einzige, der awesome. Meinen Namen kennen wird. We're standing out there. Wir stehen da draußen. And the Lord speaks forth my name. Und der Herr spricht meinen Namen And we're aus. All looking like, Und wir schauen an. Who's that? Wer ist das? And I say, It's me. Und dann sage That's ich, my ich name. Das ist mein Name. I know my name. Ich kenne meinen Namen. All these realities. Alle diese Realitäten. A new heavens and a new earth coming. Neuer Himmel, neue Erde. Jesus Christ seated the King of Kings and Lord of Lords. Jesus Christus, er sitzt hoch erhoben als König und Herr. And I can fellowship with these things. Ich kann Gemeinschaft haben. And when the law of sin pops its evil head out. Und wenn dieses Gesetz der Sünde wieder den Kopf da rausstreckt. So get out of here. Ja, verschwind da. No condom. Get out of here. Also, verschwind da. The devil comes, hey, I saw that. Und der Teufel kommt you und sagt, say, ha, you get out of here. Ah, verschwinde von da. There's no condemnation. Es gibt keine Verdammnis. No condemnation. Keine Verdammnis. This is the strength. This is the verse of Christianity. Das ist der Vers der Christenheit. You cannot be condemned. Du kannst nicht mehr verurteilt werden. Because if God condemns you, then Christ died in vain. Weil wenn Gott dich verurteilt, dann ist Christus umsonst gestorben. If your faith is in Christ. Wenn dein Glaube in Christus ist. If you're in union with Christ. Wenn du in Einheit mit so Christus I've got a problem with drugs tonight. Vielleicht hast du ein Problem mit or Drogen alcohol heute. Tonight. Oder mit Alkohol. Or immorality oder tonight. Unmoral. Or lying. Oder Lügen. Or jealousy. Oder Eifersucht. Or comparison. Oder Vergleichen. Or any of these things. Oder irgendetwas von There's diesen. No condemnation. Es gibt keine Verdammnis. I can come into God's presence. Ich kann in die Gegenwart Gottes treten. As his child. Als sein Kind. With the law of sin. Mit dem Gesetz der Sünde. I can come into his presence. Ich kann in seine Gegenwart treten. And say, God, look. Und sagen, Gott, schau. Oh, don't be surprised. Also sei nicht überrascht. Look what I did. Schau, was ich gemacht habe. I'm sorry. Ich habe I can't go a day. Ich kann nicht einen Tag lang weitergehen. And God says, no condemnation, Und Gott sagt, keine Verurteilung. You come fellowship with me. Komm, haben wir Gemeinschaft. Because the more you fellowship with me, weil je mehr Gemeinschaft the less wir haben, that's gonna happen. Umso weniger wird das geschehen. You fellowship with the Spirit of Life. Habe Gemeinschaft mit dem Geist des Lebens. You look on the things that are not seen. Schau auf die Dinge, die unsichtbar sind. You start to dream about your eternal home. Fang an zu träumen über dein ewiges Zuhause. When the angel takes me down my street, wenn mich der Engel da auf meiner Straße I've got führt, it all planned out. Da habe ich das alles schon genau John im Plan. 14. Johannes 14. That he has prepared a place for us. Er hat uns eine Wohnung bereitet. I know what I'm going to do already. That's what I'm going to do. Ich weiß schon, was ich da tun werde. He's going to say, Rob, I'm going to take you to your eternal abode. Er sagt, Rob, ich werde dich jetzt nun zu deiner ewigen Heimat hier leiten. Show me the street. Also zeig mir die Straße. But don't show me the house. Aber zeig mir nicht das Haus. I want to guess. Ich möchte erraten, welches es ist. All planned out. That's what I'm going to do. Ich habe das schon alles in Gedanken. Okay, not that one. Na, dieses nicht. Okay. Yeah. This one. Dieses da. This is my house. Das ist mein Haus. How do you know? Wieso I knew it. I knew that I recognized it. I knew it. Because it's everything about me. Weil da geht's nur um mich. It's everything I've always wanted. Das ist alles, was ich jemals haben wollte. I recognize it. Deswegen habe ich es erkannt. And I'm fellowshipping with these things. Und ich habe da Gemeinschaft darin. The thing that destroys my fellowship with this. Und das, was das zerstört, diese Gemeinschaft. Is preoccupation with the law of sin. Voreingenommenheit und Beschäftigung mit dem Gesetz der Sünde. Preoccupation with it. Also beschäftigt sein mit diesem Gesetz der Sünde, Verdammnis vom Teufel. Du wirst es niemals schaffen. Du bist der Einzige, der das macht. Du bist der Einzige, der das macht in der Gemeinde. Nobody. Sonst ist keiner in der Gemeinde. Du bist der Einzige. Ah, geh gar nicht mehr weiter. Du bist yeah. der Einzige. How many of us have heard that accusation? Wie viele von euch haben solch eine Anschuldigung schon gehört? Nobody like you. Da ist niemand so wie du. No, we're all sinners. Nein, wir sind alle Sünder. You know what? There's no condemnation. Wisst ihr was? Es gibt keine Verdammnis. That means, und das bedeutet, I can come into the light. Ich kann in die Gegenwart des Lichtes treten. I can say, God, und ich kann sagen, Gott, ugh, look what I've done. Schau, was ugh. Ich gemacht habe. Go, go, gaga. Help me. Help me. Help me. Hilf mir. Be with me. Sei bei mir. Do you not know? Weißt du nicht? Have you not heard? Hast du es nicht gehört? That the everlasting God, dass der ewige Gott, the Lord, der Herr, the creator of the ends of the earth does not tire. Der Schöpfer des Universums nicht ermüdet. He's always there. Er ist immer da. I don't have to say, "Hello God." Ich muss nicht sagen, "Hallo Gott." Please be there. Bitte sei doch da. Have you talked to God lately? I haven't gotten a response from him in a long time. Hast du jetzt vor kurzem mal mit Gott gesprochen und hast du Antwort erhalten von ihm? Me neither. Ich nicht. Ich auch Maybe nicht. He's not there. Vielleicht ist er gar nicht da. Maybe it's like with Elijah in 1 Kings 18. Vielleicht ist das so mit Elijah war im 1. Könige 15. Where Elijah began to mock. Wo der Elisha begonnen hat sich the gods zu of the Philistines. Den Gott der Philister. And he said, "Hey, is your God there? Und er hat gesagt, hey, ist euer Gott da? Why don't you call out to him? Warum ruft ihr nicht aus zu ihm? Maybe he's in the bathroom. Vielleicht ist er gerade aufs Klo gegangen. Maybe he's on a journey. Vielleicht ist er auf eine Reise gegangen. Maybe he's sleeping. Oder vielleicht schläft er. Needs to be waking up. Und man muss ihn aufwecken. Wake up, God, wake up. Okay, Gott, wach I'm doch bitte here, auf. Wake up. Ich bin da. No, auf. He do you not know? Nein, habt Have you gehört? Not heard? Wisst ihr es denn the everlasting nicht? God. Der ewige Gott. The Lord. Der Herr. The creator of the universe does not get tired. Of us. Der Schöpfer des Universums, ihm wird es nicht zu viel mit He uns. Gives strength. Er gibt uns Kraft. He gives power. Er gibt uns die Macht. Young men will stumble. Und da werden Menschen stolpern. They'll fall. Sie werden umfallen. But they that wait upon the Lord Aber die auf den Herrn hoffen, will gain new strength. Werden neue Kraft erlangen. That's the spirit of life. Das ist der Geist des Lebens. Somebody say that. Let's go. New strength. Neue the Kraft. Spirit of life in Christ der Geist des Lebens has Christus set me free from the law of sin. Hat mich freigesetzt von dem Gesetz der Sünde death. Des Todes. Death. Tod. All alone. Ganz I'm all alone. Ich bin ganz There's alone. Nobody like me. Niemand ist so wie ich. Nobody like me. There. I'm evil. I'm wicked. Ah, ich bin ganz böse. I'll never go again. Never, never, ich never. Ich werde nicht mehr weitergehen dorthin. That's death. Nein, God das ist says no condemnation. Gott Come hat keine Verdammnis. Forward, Komm, mach einen Schritt heraus. Come into the light like you did in the beginning. Komm, tritt ins Licht, so wie du es am Anfang gemacht hast. Really? Wirklich? No problem. I don't get weary. Keine Sorge, mir ist es nicht Do zu you gehen. Not know? Weißt du es nicht? Have you not heard? Hast du es nicht gehört? God doesn't get tired. Gott wird nicht müde But darüber. Gives strength. Und er gibt Kraft. And we will mount up with wings like eagles. Und wir werden dahin segeln, wie die Adler. And we will run and not get weary. Und wir werden laufen, wir werden nicht müde werden. And we'll look down and say, look down there. Wir werden da runterschauen und werden sagen, schau doch mal dahin. The law of sin. Das Gesetz der Sünde. Way down there. Ganz, ganz weit unten dort. And then one day we get proud. Und dann werden wir eines Tages stolz. And the wings don't work so well. Und die Flügel, die funktionieren nicht mehr so richtig. And then... And God says, you forgot something. Und Gott sagt, du hast was vergessen. I resist the proud. Ich widerstehe dem Stolzen. I give grace to the humble. Ich gebe dem Demütigen Gnade. So come before me again. Also komm wieder zu mir. And we'll start the whole thing over again. Wir werden das Ganze von neuem beginnen. So let's pray. Also beten wir. Maybe you're here tonight. Vielleicht ist jemand hier heute If Abend. You die tonight, und du hast, wenn du heute Abend stirbst, you have no assurance that you would be with God. Du hast keine Sicherheit, dass du bei Gott sein wirst. Have you ever received Jesus Christ into your life? Hast du jemals Jesus Christus in dein Leben hineingenommen? Let's do it tonight. Machen wir es doch jetzt. Let's come to the light. Lasst uns zum Licht treten. And put our faith in Jesus. Und unseren Glauben in Jesus setzen. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, you see all of us tonight. Du siehst uns alle hier heute Abend. You're very conscious of every person. Du bist dir jedes Einzelnen hier bewusst. If there's one here tonight that doesn't know you, wenn hier ein Einziger ist, der dich nicht kennt, then we pray with them. Dann beten wir mit denen. Pray this prayer. Bete dieses Gebet. God in heaven, Gott im Himmel, I want you to be my Father. Ich möchte, dass du zu meinem Vater wirst. I put my faith in the work of Jesus. Ich lege meinen Glauben in das, was Jesus vollbracht that he died for my sin, hat. Dass er für meine Sünden gestorben was buried ist. And rose from the dead. Dass er begraben wurde und wieder auferstanden Please, ist. I don't want to be condemned. Bitte, ich möchte nicht verdammt werden. I want to be forgiven. Ich möchte die Vergebung haben. I want to be set free. Ich möchte freigesetzt werden. To fellowship with you. Mit dir Gemeinschaft zu haben. Forgive me. Vergib mir. And save me. Und errette mich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.